Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu einer Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle sind dabei, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Und ja, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Vorher sage ich nochmal kurz ab, wer das gerade eben war. Soll ja nicht durch die Lappen gehen. Das war gerade eben Slug. Tolles Projekt aus Sunderland von einem gewissen Ian Black. Der klingt jetzt ein bisschen wie Field Music. Der hat mich auch dort mal mitgespielt. Und die Brüder Brewers haben hier mit ausgeholfen bei dem Debütalbum Ripe von Slug. Und ja, der Song hieß gerade eben Kill Your Darlings. Würde ich nicht unbedingt empfehlen. Das kann nur Ärger geben. Ja, hier geht's weiter mit den Konzerttipps, wie eben schon angekündigt. Das wird langsam dünn mit den Konzertkalendern. Wahrscheinlich, weil das Sommer noch so langsam kommt, obwohl der Sommer natürlich noch ein bisschen auf sich warten lässt, temperaturmäßig. Ich weiß auch nicht, warum die Clubs da inzwischen so ein bisschen kneifen, weil ich meine, norddeutscher Sommer, so toll war der noch nie. Und wenn dann überhaupt, geht er erst so im Juli los. Jetzt schon mit Anfang Mai sich dünn zu machen, ist eigentlich, sage ich mal, nicht wirklich gentleman-like. Aber egal, ich habe ein paar Sachen für euch rausgesucht. Vielleicht ist da was dabei. Es geht los mit Dienstag, den 9.6., hätte ich fast vergessen. Kein Konzerttipp, sondern ein Ausgehtipp, nämlich der Sunday Service legt Platten auf. Das ist ja inzwischen zur Seltenheit geworden. Ich bin ja, was Platten auflegen geht, in Clubs so ein bisschen in Rente gegangen. Trotzdem, ab und zu traut man sich mal wieder und das Volk, und zwar diesmal am Dienstag, den 9.6., und zwar im Rahmen des Internationalen Kurzfilmfestivals. Da findet statt die Öffnungsfeier am Dienstag, den 9.6., und zwar im Kolbenhof, das ist in der Friedensallee in Hamburg-Bahrenfeld schon fast, also Friedensallee ziemlich weit runterfahren, und dort gibt es dann den Kolbenhof. Und da gibt es dann die Öffnungsfeier. Los geht's ab 21 Uhr. Eintritt ist frei. Ich freue mich über Leute über Besuch mit gutem Musikgeschmack. Ich weiß selbst nicht, was für Leute so kommen werden. Lass mich überraschen. Und ja, kommt vorbei, trinkt ein Bier, sagt Hallo. Ich würde mich freuen. Also Sundays habe ich die Platten auf Dienstag, den 9.6. beim Internationalen Kurzfilmfestival. So, genug der Eigenwerbung. Jetzt geht's los mit Mittwoch, den 10.6. Frankie Chavez spielt im Grünen Jäger von seinem, ja, nicht aktuellen Album, sondern das, was ich vorliegen habe, schon einen Tick älter. Hieß damals Family Tree, kommt er hier mit Ode to Jay. With the sun and dance with the moon, let me be proud wherever you roam. Walk with the sun and dance with the moon, let me be proud wherever you roam. Please be aware of the path that you choose. There's a lot of different ones for you to take use. Some that can keep you sane as the sky. Some of them may take you down deep inside. Walk with the sun and dance with the moon. Let me be proud wherever you roam. Walk with the sun and dance with the moon. Let me be proud wherever you may roam. Some folks may try to take you astray. Please be the one to lead your own way. Some may cry out your name loud and clear. Make sure you keep your head above all your fears. Walk with the sun and dance with the moon. Let me be proud wherever you may roam. Walk with the sun and dance with the moon. Let me be proud wherever you roam. You may roam. Frankie Chavez hörten wir mit Ode to Jay. Der Sänger und Gitarrist kommt aus Portugal, hat auch eine neue Platte aufgenommen, die er sicherlich live vorstellen wird, bei seinem Konzert am Mittwoch, den 10.06. im Grünen Jäger. Am Donnerstag, den 11. Juni, sind Moriarty, eine Band aus Paris, zu Gast in der Fabrik. Auch von denen einen älteren Song, obwohl es Neueres gibt, welches aber ich leider noch nicht vorliegen habe. Hier kommt ihr Song Clementine. What's the first pause? Lost dust on a cusp of the crust. I must not. Flux us, shyness, penniless, spineless cower. You ain't nothing good. Eine Band, die in Paris ihre Zelte aufgeschlagen hat und die gibt es live zu erleben diese Woche in Hamburg und zwar am Donnerstag, das ist der 11.06., da spielen sie in der Fabrik. Im Molotow am gleichen Tag gibt es Punk-Sounds mit deutschen Texten aus dem hohen Norden mit der sehr sympathischen Band Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen. Toller Bandname, wie ich finde. Die haben gerade eben mit Die Bielmann-Pirouette ihre zweite Platte veröffentlicht. Gibt es auch tolle, schicke Videos zu, die total unpopstar-mäßig sind. Kann ich euch nur empfehlen, die mal anzuschauen. Hier kommen sie mit ihrem Song Ich fress den Braten ganz alleine. dazu, wenn sie mir beim Sky die Tür aufhalten. Eure Zeitung kauf ich nicht, steht nix drin für mich. Ich hab meine eigene Meinung am besten da, wo ich sie mit niemandem teilen muss. Also echauffier dich gut, Mensch, und schau in meinen Spiegel. Ich bin eine Win-Win-Situation und ich hab Spaß. Ich fress den Braten ganz alleine. Ja, aber sicherlich auch mit viel Publikum dabei. Das waren keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen. Der Song gerade eben von ihrem neuesten zweiten Album, die Bielmann Pirouette. Und wer die Band gerne live sehen möchte, kann sich ins Molotow begeben. Am Donnerstag, den 11.06. sind dort die Jungs aus Flensburg zu Gast. Am Donnerstag gibt es auch eine Album-Release-Party. Und zwar vom neuesten Album eines Berliner Künstlers, der heißt Ellie. Ich glaube zumindest, dass er aus Berlin kommt. Ellie ist Florian Boss, der hat gerade eben mit This Is How I Go seine vierte Platte, glaube ich, veröffentlicht. Oder die kommt erst nächste Woche raus, aber jetzt gibt es schon mal Release Party im Hafenklang am Donnerstag. Sehr ruhig, sehr introvertiert, sehr home-recordig. Das neue Album, ich hatte da eigentlich ein bisschen mehr Bombast und Produktion und so erwartet, aber warum auch nicht mal einen großen Schritt rückwärts gehen. Hier kommt Ellie mit Emo on a Beach. Thank you. Emo on a Beach, das war ein Song von Ellie, von seinem nächste Woche erscheinenden Album This is How I Go. Ja, und da findet statt die Release Party diese Woche schon, und zwar am Donnerstag, den 11.06. im Hafenklang. Dann ist Rocco Schamoni unterwegs, hat er gerade eine Platte veröffentlicht mit dem Orchester Mirage, das Album Die Vergessenen, kompiliert vergessene Songs, die er hier covert mit ganzem Orchester. Und er spielt in Bergedorf im Kulturzentrum Lola, und zwar am Donnerstag, den 11.06. Hier kommt ein Song von diesem neuen Album. Ist das wieder so eine Phase? Das Original kommt von den Lassie Singers. Thank you.

die höchste Eisenbahn. Komischer Bandname, aber warum auch nicht? Auf jeden Fall fährt der Zug ab mit der höchsten Eisenbahn im Zirkuszelt im Schanzenpark. Am Freitag ist die Band dort live zu sehen. Das ist der 12.06. Eben gerade hörten wir ihren Song Aliens. Dann kommen wir zu einem Tipp am Samstag, den 13.06. im Rahmen des Blurred Edges Festival, welches ja dieses Jahr zum 10. Mal stattfindet. Spielen auf der MS Stubnitz drei Bands, Uri Geller, Fuo und Halma. Letzte hören wir hier mit ihrem Song Softshell. Thank you. hörten wir mit ihrem Song Soft Shell. Die Band aus Hamburg macht ja seit Jahren wirklich ganz, ganz großartigen instrumentalen Post-Rock, muss man sagen. Und ja, lange nichts mehr gehört von der Band. Vor allen Dingen live machen sie sich rar, treten nicht mehr so häufig auf. Und ja, auch das hier, das Stück gerade eben von ihrem letzten Album Dissolved Solids, erschien 2011. Also auch schon inzwischen 4 ganze Jahre her, dass diese Platte rauskam. Die Zeit rennt. Ja, und jetzt steht eine neue Platte in den Startlöchern. Im Herbst soll sie rauskommen und live wird sicherlich schon den einen oder anderen Song zu hören geben, wenn Heimer auftreten werden. Am Samstag, den 13.06. auf der Stubnitz im Rahmen des Blurred Edges Festival von der Band von eben diesem Album Dissolved Solids nochmal hier ihr Song A Moon Without a Planet. Thank you. Moon Without a Planet, das waren Halma und ja, die spielen wie gesagt live am Samstag auf der MS Stubnitz. Ebenfalls dabei sind Fuo, auch eine Band aus Hamburg, die musikalisch nicht ganz so basslastig sind, aber auch, sag ich mal, eher so im instrumentellen Post-Rock-Bereich sich bewegen. Von Fuo auch hier ein Song, Golden Gate, betitelt. Thank you. Fuo hörten wir mit dem Song Golden Gate. Und Fuo spielen zusammen mit Halma und Uri Geller dreimal Musik aus Hamburg auf der MS Stubnitz am Samstag, den 13.06. im Rahmen des Blurred Edges Festivals. Die Stubnitz liegt, falls ihr es nicht wissen solltet, in der Hafen City und dann aber Richtung Vettel. Und ja, das Ganze hier ist Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Mehr Konzerte gibt es auch nicht. Stattdessen geht es weiter mit Musik, in diesem Fall mit Manet Speech vom Album Red World im Januar erschien. Hier ihr Song Tennis Court. Schräg und krachig geben sich hier Manet Speech, Tennis Court, der Song vom Album Red World und als nächstes The Junction von ihrem Album Hardcore Summer Hits. Ja, was mag da wohl drauf sein? Kommen Sie hier mit Get It Now. Yeah. I'm gonna get